Zu der Zeit, als die Sache mit Vex passierte, war ich mit anderen Dingen befasst. Natürlich hatte ich den Prozess gegen ihn am Rande mitverfolgt. Das ließ sich schon wegen der Presse gar nicht verhindern. Eine Zeit lang konnte man keine Zeitung aufschlagen, ohne mit seinem Porträt behelligt zu werden. Ehrlich gesagt, mir war der Mann auf den Fotos nicht sympathisch. Fett und blond und arrogant. Sicher, ich war durch seine Taten auch voreingenommen. Natürlich. Wir haben auch im Kollegenkreis über ihn gesprochen. Und Serienmörder sind für uns Psychologen und für die Kollegen von der Kripo immer noch ein nicht gelöstes Rätsel. Vex. Hörspiel von Doris Gerke. Los, Vex. Deine Therapiestunde. Der Herr Doktor möchte dein Händchen halten. Krass. Hey, was soll denn das? Los jetzt, der Doktor hat noch andere zu verarzten. Raus, sage ich, und zwar schnell. Ich hab's euch schon mal gesagt. Ich will einen kompetenten Therapeuten und nicht diesen... Mein Gott, was rede ich mit dir über meine Probleme? Hier, nimm das mit. Für den Direktor. Ich habe alles nochmal aufgeschrieben. Obwohl ich es schon 10-mal gesagt habe. Ich brauche einen fähigen Therapeuten oder eine Therapeutin. Mein Fall ist einmalig. Feingefühl. Wisst ihr, was das ist? Geh und lass mich in Ruhe. Wie du willst. Ich verschwinde. Der Doktor wird sich freuen, hat eine Freistunde. Tanz, Bärbelchen, Tanz. Ach, Mutter, ich hab keine Schuh. Nur barfuß dran, nur barfuß dran. Wer will dir denn was tun? Ich verstehe dich nicht. Warum gehst du da immer wieder hin? Du sagst doch selbst, dass sie dich nicht ausstehen können. Du solltest dir einen anderen Job suchen. Schäfchen, das verstehst du nicht. Es ist mir egal, ob die mich in der Anstalt mögen oder nicht. Die sind doch nur neidisch, weil ich mehr kann als sie alle. Da sind Menschen, die mich brauchen, weißt du. Deshalb arbeite ich dort. Du bist manchmal sehr, sehr weit weg, wenn du nach Hause kommst. Ich möchte doch nur, dass es dir gut geht. Den ganzen Tag mit Menschen zusammen sein, die mich nicht mögen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ach, Dummchen. Da sind doch die Patienten. Die freuen sich jedes Mal, wenn sie mich sehen. Mehr als ich? Das glaube ich nicht. Hier, sieh mal. Da, ratatam, die Liebe. Ist eine Himmelsmacht. Hör auf, das ist ja furchtbar. Ich bin sicher, würde man die Gefühle der Menschen kennen, könnte man ihre Handlungsweise voraussagen. Aber dazu müsste man ihre Geschichte kennen. Und die Geschichte der Eltern, der Großeltern, der Urgroßeltern. Und dann müsste man herausfinden, welche Handlungsweisen tradiert wurden. Wahrscheinlich gab es in der Familie Fritzen mindestens 5 Generäle und 3 Napoleons. Weshalb der mich trotzdem in seine Soko geholt hat, möchte ich wissen. Eigentlich ein interessanter Mann, dieser Fritzen. Nicht zu jung, nicht zu alt. Manchmal glaube ich, dass Männer sich vor Serienmördern noch mehr fürchten als wir, obwohl deren Opfer meistens Frauen sind. Wir fürchten den Schmerz, der uns angetan werden könnte. Sie? Ja, was fürchten Sie? Den Schmerz, natürlich. Aber auch irgendetwas in sich selbst. Gewagte These. Vex hat seine Opfer vergewaltigt und erwürgt. Die zweite hat er nackt und breitbeinig ans Bett gefesselt und mit einer Nadel, einem Messer und brennenden Zigaretten gequält. Vielleicht würde der eine oder andere meiner Kollegen bis hier sogar mitgehen. Der dritten hatte auch noch eine Hand abgetrennt und einen Finger der anderen. Und die Lider eines Auges herausgeschnitten. Warum? Lassen Sie uns ruhig allein, Herr Berger. Ich fürchte mich nicht vor Herrn Wex. Herr Dr. Wegner hat angeordnet, dass Sie... Ich verantworte das. Sie holen mich einfach in einer halben Stunde wieder ab. Wie Sie wollen. Sie müssen nicht aufstehen, wenn ich zu Ihnen komme. Bitte, nehmen Sie wieder Platz. Ich kann mir vorstellen, dass man in dieser Anstalt Damen gegenüber nicht besonders höflich ist. Sie sind so zierlich, wenn ich das sagen darf. Ich bin überrascht, nein, entzückt. Entschuldigung. Mein Name ist Mia Wanda. Ich habe von der Anstaltsleitung die Erlaubnis erhalten, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Kontakt aufnehmen? Was soll das heißen? Ich habe zwei von deren sogenannten Therapeuten abgelehnt. Ich habe nicht um Kontakt gebeten, sondern um eine qualifizierte Therapeutin, der ich meinen Fall darstellen kann. Ich bin in einem langen, finsteren Tunnel. Noch sehe ich das Licht, aber es wird weniger und weniger. Das Licht ist sehr klein. Sie werden mich hier ersticken. Niemand will mir helfen! Herr Wex, bitte. Wir sollten unsere Zeit nicht damit vergeuden, über bestimmte Zustände hier zu reden. Wir sollten versuchen, uns kennenzulernen. Vielleicht haben wir eine Chance. Bitte. Gut. Okay. Gut. Verzeihen Sie mir bitte, Ich spüre, Sie verstehen meine Situation. Zu mir. Man bescheinigt mir hohe Intelligenz. Seit Monaten mache ich nichts anderes, als über meine Handlungen nachzudenken. Ich habe genügend gelesen, um zu wissen, was mit mir los ist. Ich kenne meine Krankheit. Niemand will mir helfen. Niemand. Ich bin doch krank. Multiple Persönlichkeitsstörungen. Sagt Ihnen das was? Ich bin keine Expertin, aber ich verspreche Ihnen, dass ich mich informieren werde. Ganz sicher. Ich verspreche es Ihnen. Wenn Sie das tun, meine Liebe, wenn Sie das tun würden... Lesen Sie die Fachliteratur, bitte ich. Ich bin darin beschrieben, ganz sicher. Sie sind die Einzige, die an mich glaubt. Sie müssen nicht verzweifeln. Ich spreche mit der Leitung gleich morgen. Ich lese und informiere mich. Ich werde Ihnen helfen. Endlich ein Mensch. Sie sind menschlich. Ich spüre das. Und ein Langschwanz. Heile, heile. Morgen. Kätzchen und einen langen Schwanz. Morgen ist wieder alles ganz. Du wolltest Frühstück machen. Jetzt ist es zu spät. Ich trinke nur noch schnell einen Kaffee. Warte, ich bin gleich soweit. Du hast getrunken gestern Abend, stimmt's? Du hast mir versprochen, dich zusammenzunehmen. Du musst doch was essen. Lass, ich habe keine Zeit mehr. Ich werde erwartet. Von diesem Bauchaufschlitzer, wie? Oh nein. Warum, glaubst du, habe ich dir von ihm erzählt? Weil ich dich nicht mehr liebe? Oder weil ich möchte, dass du dich für meine Arbeit interessierst? Mit wem soll ich denn sonst darüber reden? Ich weiß, dass ich ihn heilen kann. Und die lassen mich nicht mal einen Versuch machen. Das ist doch furchtbar. Da wird einer sein Leben lang weggeschlossen. Entschuldige bitte. Ich verstehe dich doch. Ich hatte nur solche Angst, dass du mich allein lässt. Schäfchen. Wie könnte ich das? Ich muss doch auf dich aufpassen. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Du im Regen, ich in der Sonne. Und? Habe ich dich in die Sonne geholt? Ihm will ich doch nur helfen. Die lassen mich nicht an ihn heran. Du musst gehen. Du kommst zu spät. Ich kann nicht leben ohne dich. Und ich will auch nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann nicht! Ich habe ihr Gesicht beobachtet. Sie hatten ein weiches Gesicht. Wir wollen es noch mal versuchen. Mach. Nicht gleich entmutigt sein. Und los. Sie werden sich bald verändern. Ich werde mich bald verändern. Ich werde mich bald verändern. Verändern, verändern, verändern, verändern. Es gibt hier für mich keine Hilfe. Das ist es. Hier werde ich niemals geheilt werden. Die werden mich wegsperren. Der Tunnel, mein Traum. Ich sehe kein Licht mehr. Ich brauche Hilfe. Ich muss hier raus. Die nennen mich hier die Ratte. Welche der Personen, die in mir wohnen, meinen sie wohl damit? Sollen die doch reden. Sie brauchen einen klaren Kopf. Wenn man mich hier nicht helfen lässt, dann müssten sie eben nach draußen. Ich vertraue Ihnen. Frau Wander, die Stunde ist um. Ich komme. Dein Vater kriegt... Auf Wiedersehen, Herr Wex. Die Mutter... Wir sehen uns Mittwoch. Pommer abgebrannt, mein Frieden. Kommen Sie rein, Frau Wander. Herr Dr. Wegner. Sie kommen wegen Frank Wex, nehme ich an. Bitte. Ich bin im Augenblick die einzige Person in der Anstalt, der Herr Wex vertraut. Seine Therapeuten haben versagt. Sie wissen, dass Wex sich den Therapeuten mehr oder weniger verweigert hat. Ich kenne die Arbeit der Kollegen nicht. Ich will sie auch gar nicht beurteilen. Das stünde Ihnen nun auch sicher nicht zu. Ich nehme an, Sie haben seine Akte gelesen. Der Befund über die frühkindliche Hirnschädigung wird Ihnen nicht entgangen sein. Sie wissen, was das bedeuten kann. Ich weiß nur, dass Frank Wex eine multiple Persönlichkeitsstörung haben könnte und dass ich die Einzige bin, die einen Zugang zu ihm hat. Eine was? Multiple Persönlichkeitsstörung? Wer hat Ihnen denn das erzählt? Frau Wander, ich nehme an, Ihnen sind die Urteile der Fachleute über diesen Modeschnickschnack aus den USA bekannt. Ich habe mich gründlich informiert. Alles, was ich an Wex feststelle, deutet auf eine solche Störung hin. Er fühlt in sich bis zu 12 Personen. Er glaubt, diese Personen hätten ihn zu seinen Handlungen angetrieben. Frau Wander, bitte, wir werden uns nicht lächerlich machen. Dieser Mann ist ein Problemfall. Wir werden versuchen, alles zu tun, um ihm irgendwann ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Wann das sein wird, ob wir es überhaupt schaffen, einen Therapeuten für ihn zu finden... Ich höre übrigens, dass Sie sich Wex Sprachgebrauch zu eigen gemacht haben. Bitte? Wex hat keine Handlungen begangen. Er ist hier wegen Mord. Genauer gesagt, wegen dreier bewiesener Frauenmorde, deren Begleitumstände von Mal zu Mal grässlicher wurden. Der Mann ist gefährlich und krank. Sie trauen sich zu, einen Zugang zu ihm zu finden. Bitte, versuchen Sie weiter Ihr Glück. Aber bleiben Sie im Rahmen Ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen. Musizieren, basteln, kochen. Was Ihnen geeignet erscheint. Nur bitte in Zukunft nichts mehr von multiplen Persönlichkeiten. Ich möchte... Schreiben Sie regelmäßig Ihre Berichte. Ihre Fortschritte bei Wex besprechen wir zum geeigneten Zeitpunkt in der Konferenz. Ich wünsche Ihnen Glück. Du liest und liest und liest. Ist dir klar, dass du seit 2 Stunden kein Wort mehr mit mir gesprochen hast? Nicht mal die Nachrichten hast du dir angesehen. Was liest du da eigentlich, Gepär? Lass doch, davon verstehst du nichts. Vielleicht kann ich's ja lernen. Multiple Persönlichkeitsstörung, Erscheinungsbild. Ja, natürlich. Davon verstehe ich wirklich nichts. Hier ist natürlich die Expertin gefragt. Soll ich dir mal was sagen? Sag's lieber nicht. Ich sag's trotzdem. Der Kerl hat dich eingewickelt. Das ist ein ganz gewöhnlicher Killer. Was glaubst du, was der will? Der will raus. Würde ich an seiner Stelle auch wollen. Und du bist so... blöde und hilfst ihm. Wenn du willst, dass wir zusammenbleiben, dann sagst du so etwas nie wieder. Ich will versuchen, dir zu erklären, was in diesen Menschen vorgeht. Sie spüren in sich sehr unterschiedliche Personen, die ihnen Aufträge geben. Manchmal sind es nur 3, manchmal 10 oder noch mehr. Das gefällt dir. Er liebt dich in 10 Variationen. Ich habe nur eine Liebe für dich. Komm her zu mir, bitte. Liebes, lass mich ein bisschen für mich sein, ja? Bitte. Ich habe so viel zu überlegen. Du und er und all die anderen, die meine Hilfe brauchen. Wex, da sind Personen, die können ihm Befehle geben, zu handeln und auch auf bestimmte Weise zu denken. In der Literaturgeschichte gibt es ein berühmtes Beispiel. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa... Ich scheiß auf diesen Pessoa und auf die anderen Typen. Hier hast du deine Gebrauchsanweisung. Weiche, weiche, still bewegen, sanfter Schritt und Schluss. Sie verändern sich, wenn sie sich bewegen. Ich kann es sehen. Spüren Sie sich selbst dabei? Sie verändern mich, meine Kleine. Ich ertrage das nicht. Wenn die mich in den normalen Vollzug verlegen, weiß ich nicht, was ich tue. Sie dürfen das nicht zulassen. Bitte beruhigen Sie sich. Ich könnte es nicht verhindern. Die hören nicht auf mich. Sie ziehen über mich her, aber ich durchschaue sie. Das ist Neid. Ich kann euch so viel besser helfen als sie. Für sie gibt es nur eine Alternative. Für mich? Jawohl. Weggeschlossen, angespuckt, verlassen. Schöne Alternative. Warum glauben die mir nicht? Sie glauben mir auch nicht. Weshalb kommt diese Frau nicht in die Anstalt? Diese Expertin für multiple Persönlichkeitsstörungen. Sie soll kommen. Ich bin ein interessanter Fall. Ja, ich liebe meinen Beruf. Manch einer würde die Gründe dafür vielleicht typisch weiblich nennen. Neugier auf andere Menschen, ihnen dabei helfen, wenn sie mit sich nicht fertig werden. Dass ich als Psychologin zur Polizei gegangen bin, verstehen einige meiner Freunde nicht. Ich glaube, der Grund war so etwas Altmodisches wie gesellschaftliche Verantwortung. Dafür, wie menschenfreundlich ein System ist, gibt es Indikatoren. Der Umgang mit Straftätern ist einer davon. Aber sind gefährliche Sexualstraftäter therapierbar? Die Frage scheint ungelöst. Wex hat sich geweigert, über seine Taten zu sprechen. Dunkle, böse Dinge seien das, die nichts mit ihm zu tun hätten. Handlungen, für die er nicht verantwortlich sei. Goldkäfer, flieg auf deine Hunde. Man braucht viel Zeit, um jemanden dahin zu bringen, sich zu seinen Taten zu bekennen. Sie gibt dir Käse und Brot, ist besser als der bittere Tod. Wir haben wenig Zeit. Bleiben Sie einfach neben mir. Diese Psychologin aus Holland, diese Expertin, sie würde vielleicht kommen. Ich habe gefragt. Wunderbar. Man lässt sie nicht rein. Was? Aber selbst wenn man ihr eine Besuchserlaubnis geben würde, sie könnte sie nicht in 2 Stunden therapieren. Wenn die sie draußen treffen könnte. Ja, darum geht es. Wir müssen... Ich glaube, sie sind auf uns aufmerksam geworden. Man hat mir schon wieder gesagt, ich darf sie nicht mehr alleine sprechen. Was soll das heißen? Die wollen sie mir wegnehmen. Ich muss hier raus. Ich bin 30. Ich will nicht verschimmeln. Seien Sie doch leiser, bitte. Ich habe nachgedacht. Es geht vielleicht. Wenn sie draußen sind, könnte ich eine Therapie organisieren. Ich habe Geld. Die Decke in der Turnhalle. Wenn man sie aufbrechen könnte, wären sie auf dem Dach. Jemand muss mir die Tür aufschließen. Es wird Alarm geben, wenn ich die Decke berühre. Das müssen Sie vorher ausprobieren. Einfach den Ball an verschiedenen Stellen gegen die Decke werfen. Dann merkt man, ob da Alarmanlagen sind. Goldkäfer, Goldkäfer, Goldkäfer, flieg auf deine Ruhe. Bei deinem ich bin besser als der bittere Tod. Guten Morgen. Frau Wander, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ja. Also, es ist Ihnen untersagt worden, sich mit Frank Wex ohne die Anwesenheit einer dritten Person zu treffen. Trotzdem... Ich habe mich nicht mit Herrn Wex getroffen. Ich bin Diplompsychologin. Ich habe mit ihm die ihm zustehende Therapie... Frau Wander, bitte. Ich möchte gern zwei Dinge klarstellen. Sie sind nicht die Einzige hier, die sich darum bemüht, Herrn Wex eine menschenwürdige Zukunft zu ermöglichen. Aber sein Fall ist kompliziert. Und wir brauchen eine richtige Strategie, daran arbeiten wir. Zweitens aber, Sie sind hier nicht als Psychologin angestellt. Ihre Aufgabe ist es, einfache Beschäftigungstherapien durchzuführen. Wenn Sie sich unterfordert fühlen, dann steht es Ihnen frei zu kündigen. Ich denke nicht daran. Deshalb haben wir nun ein Problem. Es ist mir berichtet worden, dass Sie sich trotz Abmahnung weiter ohne Beisein von Dritten mit Herrn Wex beschäftigt haben. Ich habe Sie hier gebeten, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie dieses Haus verlassen werden. Ich habe mich gezwungen gesehen, Ihre Versetzung einzuleiten. Aber das ist vollkommen unmöglich. Meine Patienten, Sie können mich nicht versetzen, nur weil ich versucht habe, einem Menschen, der sich von allen verlassen fühlt, der mir vertraut... Frau Wander, ich muss doch sehr bitten. Ich habe Sie informiert. Ich betrachte unser Gespräch als beendet. Ich saß an meinem Schreibtisch in meinem Kabuff und las den Bericht über die Vernehmung einer jungen Frau, die vergewaltigt worden war. Es ist Vorschrift, dass bei solchen Gesprächen eine Beamtin dabei ist, und ich weiß noch, dass ich gerade dachte: Wie tot muss man schon sein, um solche Fragen zu stellen wie diese Frau? Genau in diesem Augenblick riss Fritzen die Tür auf und rief: Wex ist ausgebrochen, in einer Viertelstunde bei mir. Es klang, na, sagen wir mal, durchaus nicht unfroh. Er ahnte, dass eine Soko bevorstand und dass er der Leiter sein würde. So etwas bringt Ruhm und Ehre. Ganz abgesehen davon, dass nach meinen Beobachtungen fähige Polizisten beinahe alle auf die große Jagd hoffen. Fritzen ist ein fähiger Mann. Und noch mehr auf Ruhm bedacht, als ich geglaubt hatte. Die Handwerker reparieren das Dach der Turnhalle und bauen einen Bewegungsmelder ein. Frau Wander, Sie wissen, weshalb Sie hier sind. Ich nehme an, wegen der Flucht des Patienten Wex. Wir werden doch alle befragt. Ja, alle. Können Sie sich vorstellen, dass wir einen besonderen Grund haben, Sie als eine der Ersten zu befragen? Nein. Ach, Frau Wander, Kommissar Fritzen ist darüber informiert, dass Sie sich nach Auffassung der Anstaltsleitung im Fall Wex nicht korrekt verhalten haben und deshalb versetzt werden sollten. Ich halte die Versetzung für Schikane. Ich habe meine Arbeit zur Zufriedenheit der Patienten gemacht. Für Herrn Wex war ich die einzige Bezugsperson. Ich werde mich hier nicht mit Ihnen über interne Vorgänge unterhalten. Aber wenn Sie nach eigenen Angaben für Wex die einzige Bezugsperson waren, liegt es doch nahe, Sie danach zu fragen, ob Herr Wex mit Ihnen über seine bevorstehende Flucht gesprochen hat. Ich frage Sie, waren Sie über die Fluchtpläne von Herrn Wex informiert? Nein. Klipp und klar nein. Frau Wander, nach allem, was die Polizei bisher über den Ablauf der Flucht weiß, kann Wex das Ganze nicht allein bewältigt haben. Die Polizei nimmt an, dass er Helfer in der Anstalt hatte. Ich protestiere dagegen, dass man mich deshalb verdächtigt. Ich war nicht die einzige Person, die mit Herrn Wex in Berührung gekommen ist. Sagten Sie nicht, Sie seien seine einzige Bezugsperson gewesen? Ja, das habe ich gesagt. Und damit gemeint, dass ich die Einzige war, die daran geglaubt hat, dass Herr Wex durch eine Therapie, die auf seine spezielle Krankheit eingeht, geheilt werden könnte. An welcher Krankheit litt Herr Wex denn, Ihrer Meinung nach? Ich weiß nicht, ob Frau Wander befähigt ist, darüber Auskunft zu geben. Ich meine, Herr Wex leidet an einer schweren Persönlichkeitsstörung. Der Fachausdruck ist MPS, multiple Persönlichkeitsstörung. Ich hätte ihm schon deshalb nicht zur Flucht verholfen, weil er nur in einer Klinik geheilt werden könnte. Frau Wander, wo haben Sie sich gestern zwischen 17 und 20 Uhr aufgehalten? Ich war bis kurz vor 6 hier im Haus. Sie können die Kollegen fragen. Dann bin ich nach Hause gegangen. Ich hatte Feierabend. Haben Sie das Fußballspiel mit angesehen, wie die anderen Kollegen gestern? Nein, ich interessiere mich nicht für Fußball. Wie nahe stand Ihnen Herr Wex? Können Sie Ihr Verhältnis zu ihm beschreiben? Herr Wex war ein unglücklicher Mensch, als ich ihn kennenlernte. Er hatte den Eindruck, dass ihm nicht geholfen würde, obwohl er den Therapeuten genügend Anhaltspunkte für eine geeignete Therapie gegeben hatte. Ich habe ihn davon überzeugt, dass er mir vertrauen konnte. Ohne Vertrauen zwischen Patient und Therapeutin ist jeder Therapieversuch zum Scheitern verurteilt. Und später war er dann nicht mehr unglücklich? Wie meinen Sie das? Er hat mir vertraut, ja. Sie sollten versetzt werden, weil Sie sich mit Herrn Wex ohne Beisein anderer getroffen haben. Wann haben Sie sich das letzte Mal mit ihm getroffen? Ich habe mich nicht mit Herrn Wex getroffen. Ich war seine Therapeutin, die einzige, die sich um ihn gekümmert hat. Die Wahrheit ist, dass sie hier nicht als Therapeutin für Einzeltherapie angestellt ist, sondern einen Zeitvertrag hat, der vorsieht, dass sie mit Gruppen von Häftlingen bastelt, musiziert, kocht oder malt. Die Wahrheit ist, dass sie sich maßlos selbst überschätzt, ihre Dienstvorschriften überschritten hat, meine persönlichen Anordnungen nicht beachtete und versetzt werden sollte. Frau Wander, Sie stehen unter Verdacht. Sie sind mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Frau Wander, es steht fest, dass Wex Schlüssel für die Sicherheitstüren gehabt haben muss. Sie sind im Besitz solcher Schlüssel? Natürlich. Warten Sie. Hier. Ich habe diese Schlüssel noch nie aus der Hand gegeben. Im Dezember war allerdings ein Schlüsselbund, nicht meins, für 3 Tage verschwunden. Möglich, dass Herr Wex sich damals Nachschlüssel angefertigt hat, in der Werkstatt. Geben Sie mir die Schlüssel. Ich muss meine Sachen aus dem Büro. Es wird Sie jemand begleiten. Ich muss Sie bitten, sich zu unserer Verfügung zu halten. Ich glaube nicht, dass wir uns heute zum letzten Mal gesehen haben. Prost, Bier. So trinkst nicht, wie? Ist noch nicht 6, wie? Die Sonne ist noch nicht untergegangen, wie? Mein Gott, bist du verlogen! Dein Wohl. Kannst du mir mal sagen, weshalb ich das gemacht habe? Ich hab sie angelogen. Hörst du? Ich hab die Bullen für dich angelogen! Ja, Herr Kommissar, sie war da, Herr Kommissar, wie immer, Herr Kommissar, um kurz vor 6:30, Herr Kommissar. Prost! Die haben ihr geglaubt. Freut dich das, ja? Freut dich das wenigstens? So, du redest nicht mehr mit mir. Ja, na klar, warum auch? Ich bin ja kein interessanter Fall. Herr Wex war ein medizinisch interessanter Fall und ich habe mich intensiv mit den Möglichkeiten einer Therapie für ihn beschäftigt. Scheiße hast du! Du hast dich mit ihm eingelassen, ja? Ja? Sag was! Wie ist es denn, wenn man mit einem Mörder fickt? Ist das geil? Sag mal. Ich ertrag's nicht. Warum redest du nicht? Sprich mit mir, bitte! Ich hab doch für uns gelogen. Die werden wiederkommen. Ich schaff das nicht nochmal. Wenn sie mich fragen, wozu du das ganze Geld in der Wohnung hast, was sag ich dann? Komm, flüster mir was ein. Komm, sag mir, was ich sagen soll. Ja, geh! Hau ab, verschwinde, du miese kleine... dich doch, Mia. Komm zurück. Du sollst doch bloß mit mir reden. Ich halte das nicht mehr aus. Mia! Sei doch nicht so ein Feigling. Guten Morgen, die Herren. Verzeihung. Der Dame natürlich auch einen guten Morgen. Ich begrüße Sie als Mitarbeiter der Sonderkommission Wex. Ihre Aufgabe? Den Kerl fangen, und zwar gestern. Wir werden mit äußerster Präzision vorgehen. Wir jagen einen gefährlichen Triebtäter und wir werden ihn kriegen. Der Mann ist eine wandelnde Zeitbombe. Ja? Frau Siebenstedt? Sie wollten etwas fragen. Nein, ich höre Ihnen zu. Umso besser. Wo war ich? Ach ja. Vex ist deshalb besonders gefährlich, weil er harmlos und liebenswürdig auftritt. Er sieht ansprechend aus. Groß, blond, dicklich, harmlos. Frauen mögen ihn. Seine Opfer erkennen ihren Irrtum erst, wenn er sie gefesselt hat und über sie herfällt. Fotos und so weiter haben sie in der Mappe vor sich liegen. Weshalb bricht so einer aus? Weil er töten muss. Sie wollten nichts sagen, richtig? Richtig. Wir gehen davon aus, dass Vex Helfer gehabt hat. Besonders verdächtig Mia Wanda. Die Wanda streitet alles ab. Sie wird ab sofort rund um die Uhr observiert. Ihre Wohnung, ihre Konten, der Inhalt ihrer Einkaufstasche, alles ist wichtig. Jedem, ich betone, jedem Hinweis aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird Vex versuchen, so schnell wie möglich ins Ausland zu kommen. Also Flughafen, Bahnhöfe, das ganze Programm. Oder er versteckt sich in der Stadt, bis ihn sein Tötungstrieb aus dem Loch treibt. Also Warnung an die Bevölkerung, an alle, die im Prozess gegen ihn ausgesagt haben und so weiter. Wir wollen natürlich auch wissen, was geht im Kopf von Vex vor. Und das verschafft uns das ganz besondere Vergnügen, Marianne Siebenstedt in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie will ein Täterprofil erstellen, das es uns möglich machen soll, die Pläne von Vex vorauszusehen. Naja. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Arbeiten Sie sich ein. Nächste Besprechung morgen zur gleichen Zeit. Ich habe eine Freundin, die einmal einen interessanten Satz gesagt hat. Kraft ohne Geist stürzt durch die eigene Wucht. Naja. So ganz ohne Geist ist er natürlich nicht. Schon ein interessanter Mann. Ich habe mich jedenfalls an die Arbeit gemacht, während 40 oder 50 Soko-Mitglieder alle Register zogen, um den Anweisungen ihres Chefs Genüge zu tun. Den Kerl fangen, aber gestern. Und sie fingen und fingen und fingen. Hallo? Renate? Ja? Meine Kleine, ich warte so sehr auf Sie. Wann kommen Sie? Wir müssen vorsichtig sein. Ich werde beobachtet. Aber Sie sind nicht besonders klug. Wenn ich aufpasse, gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns sehen. Sie schaffen das, Sie schaffen das. Sie sind einfach wunderbar. Hören Sie, ich brauche Briefmarken und einen neuen Schreibblock. Was tun Sie? Sind Sie vorsichtig? Geht es Ihnen gut? Ich schreibe. Hören Sie, Frank Vex, meine Flucht als Hilfeschrei. Wie klingt das? Und hier, ich werde mich zu gegebener Zeit, wenn ich sehe, dass man seitens der Öffentlichkeit, der Justiz und der Politik die Vorwürfe ernst und gewissenhaft, vor allem aber vorbehaltlos prüft, selbst stellen. Wieso stellen? Doch nicht jetzt. Frank, bitte tun Sie nichts Unüberlegtes. Tod, ich muss auflegen. Ich komme morgen Abend. Wir müssen etwas besprechen. Es ist wichtig, wegen der Kripo und wegen Gisela. Seien Sie vorsichtig, bitte. Das macht uns keine Schande. Wir haben ihn getrieben über Stock und Stein. Das macht uns keine Schande. Wir haben ihn getrieben über Stock und Stein. Wir haben ihn gebrochen, Hals und Bein. Ah, unsere Psychologin. Was für ein Blick. Muss ich mich jetzt in Acht nehmen? Ich möchte noch einmal auf meinen Vorschlag aus der letzten Besprechung zurückkommen. Ich hatte den Eindruck, dass Sie ihn nicht wirklich ernst genommen... Ich nehme alles ernst, was Sie sagen. Aber hier geht es um professionelle Ermittlungsarbeit. Nicht um Psychospiele. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir die Wanda festnehmen lassen sollten. Und damit den einzigen Weg verbarrikadieren, der uns zu Vex führen wird? Das ist vollkommen unmöglich. Das wäre ein großer Fehler. Oder haben Sie neue Tatsachen? Es ist nur so ein Gefühl. Natürlich gestützt auf eine gründliche Beschäftigung mit den beiden. Sehen Sie, das ist eben der Unterschied zwischen uns. Fakten und Gefühle. Mann und Frau. Gehen Sie heute Abend mit mir essen? Nein, danke. Ich habe zu arbeiten. Gefühlsarbeit, wissen Sie? Im Grunde, mein Lieber, wäre ich ganz gern mit dir ausgegangen. Weshalb müssen sich diese Kerle eigentlich immer so aufspielen? Es ist ein Jammer. So sexy. Endlich. Vorsicht, du zerquetscht mich. Ich hab du gesagt? Weil du verstanden hast, dass das viel schöner ist. Gib her, das ist viel zu schwer für so eine kleine Frau. Weißt du, dass du wunderschöne Haare hast? Sie leuchten, ein sanftes Leuchten. Gibt es so etwas? Du wirst immer ein Träumer sein, Frank Wex. Komm her. Ich mag Träumer. Ich möchte gern meinen Kopf an deine Brust legen und mit dir träumen. Lass das nicht jetzt nicht. Was denkst du, wie viel Zeit wir haben? Es ist etwas passiert. Ich muss mit dir reden. Was ist? Du gehst weg? Ich wusste es. Dir wird die Sache zu gefährlich, ja? Na komm, sag schon, los. Sag es. Du willst mich verlassen. Die Welt will dich mir wegnehmen. Frank, bitte. Du weißt, dass ich dich nie verlassen werde. Ach. Es ist Gisela. Sie hat versucht, sich umzubringen. Scheiße, die verdammte... Frank, sie ist... Ich lebe mit ihr. Sie glaubt, dass sie mich braucht. Und das stimmt wohl auch. Sie ist ein großes Kind. Du darfst nicht so reden. Entschuldige, meine kleine Fee, entschuldige. Sei nicht böse. Du bist meine Einzige, ja? Was soll ich denn ohne dich tun? Darum geht es doch nicht. Man hat in ihrer Tasche einen Brief gefunden. Ich weiß nicht genau, was drinsteht, aber es geht um den Fall Wex, um Vorwürfe gegen die Anstalt, auch gegen mich, nehme ich an. Was weiß sie? Kennt sie die Wohnung hier? Nein, natürlich nicht. Aber sie weiß von dem Bargeld. Sie wird reden, wenn die Polizei sie lange genug befragt. In dem Zustand wird sie reden. Ich bin jetzt schon die Hauptverdächtige. Ich konnte das Geld nicht in der Wohnung lassen. Sie werden die Wohnung ganz sicher in den nächsten Tagen auf den Kopf stellen. Wir brauchen das Geld, aber du hast gesagt... Ich weiß. Frank, ich vertraue dir. Diese Wohnung hier ist im Augenblick das sicherste Versteck. Und? Ich habe das Geld mitgebracht. Hier sind 160.000 Mark. Du musst das Geld hier bei dir behalten, bis uns was Besseres einfällt. Wir werden uns eine Zeit lang nicht sehen können. Es ist zu gefährlich. Ich organisiere ein Versteck. Wenn wir uns wieder treffen, gibst du mir das Geld zurück. Möchtest du, dass wir das Geld zählen? Nein, du Dummer. Guck nicht so verzweifelt. Wir schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Glaub einfach an mich. Wo ist deine Freundin jetzt? Im Krankenhaus. Sie wollen sie ein paar Tage zur Beobachtung da behalten. Du musst sie besuchen, du musst sie beruhigen. Dass ich nicht ins Ausland gehe, soll ich sie darüber beruhigen? Ja, auch darüber. Versuchst du, Kontakt zu NPS-Experten aufzunehmen? Was ist mit der Frau aus Holland? Ich denke, sie war in meinem Fall interessiert. Mia, wenn du nicht da bist, fürchte ich mich und ich weiß nicht, wovor. Mia, hilf mir. Du musst diese Frau holen. Ich bin doch ein interessanter Fall. Das bin ich doch, ja? Ich kann damit jetzt noch nicht anfangen. Mein Telefon wird überwacht. Ich bin sicher, dass sie meine Post aufmachen. Jeder Schritt, den ich tue... Naja, jeder Schritt ist wohl übertrieben. Das Licht auf deinem Haar ist so wunderschön. Ich möchte es irgendwann einmal berühren. Würdest du über mich lachen, wenn ich dir gestehe, was ich noch möchte? Nein, das würdest du nicht. Ich habe geträumt, dass wir ein Haus hatten und einen Garten... Alles war ganz ruhig. Wir saßen still in der Sonne. Du hattest deine Hand auf meinem Knie. Wir haben noch nie über unsere Gefühle... Ich werde lieber gehen. Ich will nicht zu lange bleiben. Ich darf nicht auffallen. Heide Wiederwurm. Wer hat jetzt? Ja, Heide Wiederwurm. Was war das? Wiederum, er ist nicht gescheit. Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich werde nicht drumherum reden. Die Sonderkommission versucht seit 3 Monaten, einen gefährlichen Triebtäter zu fangen. Das Ergebnis ist nicht nur bescheiden, es ist gleich null. Wir sind dabei, uns gelinde gesagt bis auf die Knochen zu blamieren. Nach wie vor ist die Wanda unsere Hauptverdächtige. Wir haben festgestellt, dass sie ihre Konten aufgelöst hat. Die Freundin sichert ihre Tür in der gemeinsamen Wohnung inzwischen mit einem Vorhängeschloss. Neuerdings verbreitet die Wanda Reiseabsichten. In einer stillen Stunde können sie sich ausmalen, wer sie begleiten wird. Ich erwarte ihre Vorschläge. Es geht hier nicht mehr um Räuber und Gendarm. Der Ruf der Hamburger Polizei steht auf dem Spiel. Ich möchte einen Vorschlag wiederholen, der vielleicht am Anfang noch nicht ganz ausgereift war, aber... Dran geblieben, wie? Mein Vorschlag basiert darauf, dass ich eine gründliche Persönlichkeitsanalyse von Wex und auch von der Wanda erstellt habe. Ich hoffe, Sie können das zusammenfassen und müssen uns nicht mit Details langweilen. Wenn Sie meinen Vorschlag nicht anhören wollen, sollten Sie es sagen. Ich hatte Sie allerdings so verstanden, dass wir nach neuen Ideen suchen. Wenn unsere bisherige Strategie nicht erfolgreich war, dann... Natürlich nicht, das wissen wir ja alle. Tut mir leid, die Situation ist angespannt. Frau Siebenstedt, bitte, Sie haben das Wort. Danke. Ich stimme Herrn Fritzen zu in der Einschätzung der Wanda als Hauptverdächtige. Aus den Antworten, die sie im Zeugenfragenbogen gegeben hat, lassen sich deutlich Widersprüche zwischen Aussage und tatsächlichem Verhalten erkennen. Inzwischen ist auch klar, dass sie bei Vorgesetzten und Kollegen sehr unbeliebt war. Von Größenwahn ist die Rede. Mit Größenwahn kompensiert sie das Gefühl, sie sei nicht entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt worden. Sie empfindet sich als deklassiert, als Außenseiterin, verkannt und nur von den Gefangenen geschätzt. Trotz Größenwahn. Im Drama Wex hat sie nur eine Nebenrolle. Die Hauptrolle gehört Wex. Mit Charme und Einfühlungsvermögen überdeckt er seine herausragenden Eigenschaften. Die verzweifelte Suche nach Anerkennung, Misstrauen bis zum Verfolgungswahn, Machtbedürfnis, Eitelkeit und Intelligenz, ohne in der Lage zu sein, gründlich in eine Sache einzusteigen. Deshalb braucht er Unterstützung bei seinen Plänen. Der Trick, den Wex anwendet, um Unterstützer zu finden, heißt: Niemand hilft mir, nur du. Und Sie glauben, so kam die Wanda ins Spiel? Ja. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens leidet sie an einem ausgeprägten Helfersyndrom. Sie umgibt sich geradezu mit Hilfsbedürftigen. Und zweitens wird ihre Arbeit in der Anstalt nicht anerkannt. Wex aber kann ihr das Gefühl geben, sie werde gebraucht und sie sei einzigartig, begabt, verkannt, was auch immer. Wex und Wanda sind in ihrer jeweils komplizierten psychischen Struktur aufeinander angewiesen. Wenn wir einen haben, haben wir beide. Ich schlage deshalb vor, die Beobachtung der Wanda einzustellen und sie stattdessen umgehend festzunehmen. Das hat doch nur Sinn, wenn wir die Verhaftung durch alle Medien gehen lassen. Und genau das schlage ich vor. Nach meiner Einschätzung wird Frank Wex sich stellen, wenn er von der Verhaftung der Wanda erfährt. Bedenken Sie, Wex ist seit Monaten untergetaucht. Es ist nicht mehr auszuschließen, dass sein Tötungsdrang zunimmt. Wir machen eine Pause. In einer halben Stunde wieder hier. Ich will dann Ihre Meinung hören. Frau Siebenstedt, bitte, einen Augenblick. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist Freitag, der 29. Dezember. Im Fall des entflohenen und seit 3 Monaten verschwundenen Serienmörders Frank Wex scheint sich eine entscheidende Wendung anzubahnen. Die Polizei nahm heute die seit der Flucht des Wex vom Dienst in der Strafanstalt suspendierte Sozialarbeiterin Mia Wanda fest. Frau Wanda stand seit längerem im Verdacht, dem Frauenmörder Wex bei seiner Flucht behilflich gewesen zu sein. Wie es heißt, bekam die Polizei Hinweise, dass Frau Wanda Vorbereitungen für eine gemeinsame Flucht mit Wex ins Ausland getroffen hat. Tanz, Bärbelchen, Tanz, Tanz, Tanz, Bärbelchen, Bärbelchen, Tanz, Tanz, Mutter, ich hab keine Schuhe, mal einer das Fenster zumachen. Die Knallerei raubt einen den letzten Nerv. Jens, mach doch mal. Du hättest mal draußen unterwegs sein sollen. Man fragt sich, woher diese Gören das Geld haben. Hat eben nicht jedes Kind einen armen Streifenpolizisten zum Vater. Guten Abend, ich bin Frank Wex. Ich möchte mich stellen. Sagen Sie das nochmal. Ich bin Frank Wex. Hier. Das sind 160.000 Mark. Sie wissen schon, woher ich das habe. Entschuldigung, mir ist ein bisschen übel. Herr Wex, wir werden Sie nun festnehmen. Sie können gern mit uns reden. Wenn Sie etwas brauchen... Nein, danke, danke. Ich brauche jemanden, der mir zuhört. Einen Kaffee, wenn ich schlecht. Und eine Zigarette, wenn ich bitten darf. Wenn, Wenn ich mir Ihre Kollegen so ansehe, dann bin ich nicht sicher, ob ich Lust habe, mit denen zu sprechen und... Aber ich rede mit Ihnen. Sie sind mir sympathisch. Wo wollen wir uns denn niederlassen? In Ihrem Büro? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Mensch, der ist gefährlich. Bring uns bitte eine Kanne Kaffee in mein Büro. Wir sollten ihm Handschellen anlegen, Chef. Nicht nötig, du siehst doch. Der Mann ist am Ende. Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ehrlich, ich bin froh, der Presse mitteilen zu können, die Sonderkommission war auf der ganzen Linie erfolgreich. Frank Wex konnte gestern wieder festgenommen werden. Er hat sich gestellt, weil wir ihm eine Falle gestellt hatten. Wir sind zurzeit damit beschäftigt, die Hintergründe seiner Flucht aufzuklären. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, dass wir von den Behauptungen des Herrn Wex, die in der Presse aufgetaucht sind, er habe mit seiner Flucht ein Zeichen setzen wollen gegen bestimmte Zustände in der Psychiatrie der Haftanstalt, auch nicht das geringste glauben. Wir glauben vielmehr, dass Herr Wex seine Flucht ins Ausland und so weiter hat, und so weiter. Die Sonderkommission darüber, dass wir 3 Monate gebraucht haben, obwohl wir ihn schon nach 1 Monat hätten finden können, natürlich kein Wort. Vielleicht ist es so, dass man, um Polizeiarbeit zu machen, nicht zu sehr, wie Shakespeare sagt, von des Gedankens Blässe angekränkelt sein darf. Meine Strategie war richtig. Aber ganz sicher konnte ich nicht sein. Was ich immer noch gern genauer wissen möchte, ist, weshalb hat Wex sich wirklich gestellt? Er hatte genug Geld. Er hätte fliehen können. Ein paar Monate in Freiheit wären ihm sicher gewesen. Können psychische Abhängigkeiten so stark sein? Oder hat er die Freiheit gefürchtet, weil er Angst hatte, wieder zu morden? Es gibt ernstzunehmende Menschen, die sagen, in der Anstalt sei ihm nichts vorenthalten worden, worauf er Anspruch hatte. Weshalb ist er dann geflohen? Flieht einer nur aus Eitelkeit? Diese sogenannte MPS ist nichts weiter als ein Psychomode-Gag aus den USA. Aber immer wieder gibt es in der Praxis Menschen, die sich Stimmen ausgesetzt fühlen. Auch Wex? Die Wanda und Wex haben inzwischen geheiratet. Aus Liebe. Die Vorstellung, dass eine lesbische Frau einen Mann heiratet, der mit Sicherheit sein ganzes Leben hinter Gittern verbringen wird, ist nachvollziehbar. Was aber, wenn sie sich wirklich lieben? Kann es überhaupt Liebe geben zwischen Menschen, die voneinander abhängig sind? Schließt nicht die große Liebe die Liebe zur Welt ein? Liebt man die Welt, wenn man einen Mann auf sie loslässt, der jederzeit Frauen auf grässliche Weise töten kann? Oder liebt man nur die Idee, die man von sich selbst hat? Also, sag schon. Gehst du nun mit Fritzen aus oder nicht? Wir haben ihm gebrochen Hals und Bein. Wex. Hörspiel von Doris Gerke. Es sprachen Frank Wex, Matthias Matschke, Mia Wander, Judith Engel, Gisela Bauer, Nina Weniger, Marianne Siebenstedt, Johanna Christine Gehlen, Heiner Fritzen, Dietmar König, Dr. Wegner, Wolf-Dietrich Sprenger, Peter Kastner, Konstantin Graudus, Berger, Andreas Pietschmann, Nachrichtensprecher, Tobias Persil, Jens, Michael Gerlinger, Liedkomposition Heike Schumacher-Rau, technische Realisation Günther Beckmann, Angelika Körber und Kerstin Heikamp, Regieassistenz Minu Scharegi, Musik und Regie Alexander Schumacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2001. Redaktion und Dramaturgie Hilke Feeth.